Hey, Mies, wolltest du mich nicht nochmal hypnotisieren? Ich könnte nämlich schon wieder ein Eis vertragen. Was? Von wegen Eis? Du musst alles machen, was ich will. So. Na schön, wie du meinst. Ja, also los. Das Pendel schön nach links. Das, ja, es pendelt nach links, ja. Das Pendel. Ja, und jetzt pendelt es nach rechts. Ja, und es pendelt nach rechts. Und jetzt? Und was jetzt? Und jetzt hole ich dir ein Eis. Ja.